Kundgabennummer 7440 vom 29.10.1959. Schutz der Engel im Glaubenskampf. Und es werden euch zahllose Engel beistehen im letzten Kampf auf dieser Erde. Ihr brauchet euch nicht zu fürchten, wenn dieser Kampf entbrennen wird. Denn ihr werdet Kraft empfangen und Widerstand leisten können, der von euch in diesem Kampf gefordert wird. Ihr werdet mir treu bleiben, weil ihr innerlich so mit Kraft erfüllt seid, dass ihr keineswegs den Angriffen der Feinde zum Opfer fallet, weil ich um euren Willen weiß, der mir gilt, und weil ich meine Engel euch zusende zum Schutz und dieser Schutz ganz offensichtlich zu spüren sein wird. Es ist kein leichter Kampf, denn er wird von Seiten des Gegners geführt, mit Brutalität und fanatischem Eifer. Aber ihr werdet das nicht so empfinden, weil ihr voll des Geistes seid, sowie die Aktionen beginnen gegen alle Menschen, die gläubig mir anhangen und sich auch offen bekennen zu mir in Jesus Christus. Und dieser Bekennermut wird sich steigern. Und jedes erneute Bekennen wird euch mit neuer Kraft füllen, denn ich werde mich dann offensichtlich zu erkennen geben durch meinen Geist, der einen jeden erfüllen wird, der mich bekennet vor der Welt. Und diese wissen auch, welche Stunde es geschlagen hat, und sie erwarten täglich mein Kommen, und das gibt ihnen immer wieder Kraft auszuhalten und der Bedrängnisse nicht zu achten. Immer wieder kommt ihnen von meiner Seite aus Hilfe. Und meine Engel schützen sie gegen alle Angriffe des Feindes. Und solange diese euch zur Seite stehen, seid ihr ohne Gefahr. Denn sie erfüllen immer nur meinen Willen und sind selig, mir und euch dienen zu können. Es ist bald soweit, dass sich der Antichrist hervortun wird. Und ihr ahnet es nicht, von welcher Seite er kommen wird. Aber es wird für euch alle eine Überraschung sein. Doch dann sind auch die Zeichen so deutlich, dass es für euch kein Irren mehr gibt, dass ihr ihn deutlichst erkennet und euch wappnen könnt gegen sein Vorgehen. Doch zuvor werde ich selbst noch sprechen aus der Höhe. Nur sollt ihr wissen, dass eure Mission noch nicht zu Ende ist, dass ihr diese Zeit erleben werdet, und dann auch die Kraft von mir empfanget, standzuhalten im letzten Kampf auf dieser Erde. Wen ich anspreche durch diese Zeilen, das wird jeder fühlen. Aber ich bin bei euch allen, die ihr mir dienen wollet. Denn ich brauche euch in der letzten Zeit des Glaubenskampfes, in der Zeit, wo es um die letzte Entscheidung geht. Ich brauche euch alle, dass ihr eure Mitmenschen aufkläret darüber, was ich von ihnen verlange. Dass alle standhalten und sich nicht ängstigen sollen, wenn sie nur des Willens sind, mir anzugehören und meinen Willen zu erfüllen. Und wenn sie euch hören werden, dann werden sie auch Mut fassen und Widerstand leisten. Und dann kann der Gegner nicht wieder diese Gläubigen an. Er muss ablassen von ihnen, weil meine Engel schützend vor allen denen stehen, die mein sein und bleiben wollen. Aber der Kampf wird entbrennen und nicht nur gegen einzelne Gläubige, sondern gegen alles geistige Streben gerichtet sein. Doch nur die lebendigen Glauben sind, die meiner von mir gegründeten Kirche angehören, die werden ihn siegreich bestehen, denn sie werden kämpfen unter meinem Panier, geleitet und geschützt von dem Heer unsichtbarer Streiter, die alle mir und der Gerechtigkeit dienen, bis der Tag gekommen ist, da ich die Meinen holen werde und sie befreie aus größter Not und Bedrängnis. Bis der Tag des Gerichtes gekommen ist, der nicht lange danach folgen und allem irdischen und geistigen Kampf ein Ende setzen wird. Amen.